mein Herz und Schlüsseli auf einen schönen Rösli. Kuckuck, kuckuck, da lugt die Frau zum Fenster raus und sagt, ihr Mann ist nie zu Haus und niemand heim als meine Kind. Und Mädchen ist auch der Herr auf seinem Rösseli sagt zu der Frau im Schlüsseli. Böse Kind, ach liebe Frau, ach sagt ich hin, kuckuck, kuckuck, kuckuck. In meiner Tasch für folgsam Kinder hab ich manche angewinnt, kuckuck, kuckuck, kuckuck. Die Frau, die sagt, sind böse Kind, sie folgen Mutter nicht, sind, sind böse, die Frau, die sagt, sind böse Kind, sie folgen, dem Mutter nicht geschwind. Da sagt der Herr, so reite ich heim, der gleichen Kinder brauch ich kein Kuckuck, und reit auf seinem Rösseli, weit, weit hinweg vom Schlüsseli.